da müsste man doch mal ein Buch drüber schreiben. Dieser Satz wird ziemlich oft gesagt und mindestens genauso selten umgesetzt. Bis vor ein paar Jahren waren die Hürden ja einfach noch zu hoch, die Verlage ziemlich wählerisch. Heute ist das ein bisschen anders. Heute kann jeder ein Buch schreiben und es dann online sofort ohne Verlag und vor allem ohne nervigen Lektor veröffentlichen. Und als wäre das nicht genug der guten Nachricht. Jetzt noch eine obendrauf. Man kann mit diesem Self-Publishing sogar Geld verdienen. Bei Amazon sollen von den 100 meistverkauften Büchern in den Kindle-Charts mehr als die Hälfte von sogenannten Self-Publishern stammen, also im Eigenverlag rausgekommen sein. So etwa 7 Millionen Euro sollen damit in Deutschland umgesetzt werden. Ein Thema wie gemalt für die Webschau und für Martina Schulte. Martina, was sind das denn für Bücher, die da im Eigenverlag erscheinen? Im Endeffekt unterscheiden sich die Themen besonders von herkömmlichen Büchern. Ne? Bei den Romanen kann man sagen, ist das Portfolio so ein Drittel Krimi, ein Drittel Fantasy und dann noch ein Drittel sogenannte Gegenwartsliteratur, also vor allen Dingen eben Liebesromane. Ich habe mir mal die Titel der drei erfolgreichsten Self-Publishing-Bücher in den Amazon Kindle Charts angeschaut und das sind derzeit Die Verlockung des Glücks, Dominik, dann hier Königsblut, die Akasha-Chronik und Nicht von dieser Welt von Vanessa Mancini und auf den Plätzen dahinter Orden der Verderbnis durch den Sommerregen oder Alle müssen sterben. Der von dir sehnsüchtig erwartete Lyrikband ist leider nicht dabei. Ja, woher weißt du, dass ich ein großer Lyrik-Fan bin? Ich möchte das sieht alle man an deinem Bart. Ich möchte alle diese Bücher kaufen. Ich habe nur noch kein Kindle. Nochmal kurz zur Erklärung. Wir reden ja jetzt nicht hier über gedruckte Bücher, sondern wir reden über E-Books. Über die Kindle-Charts. Für die Kindle-Charts, genau. In den Verkaufscharts. Sind da jetzt insgesamt mehr Titel von Self-Publishern als von traditionellen Verlagen? Ja, eindeutig ja. Und wenn du es dir bei den Top-10-Titeln anguckst, ist es sogar noch dramatischer. Das Blog Hyperland schreibt hier, in den Kindle-Charts von Amazon sind 7 Titel von Self-Publishern, also Autoren ohne Verlag, und 3 nur von althergebrachten Verlagen. Und die schreiben hier weiter, Zitat, nur noch 3 der 10 Erstplatzierten kosten deutlich mehr als 2,99 €. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Traditionelle Verlage schaffen es nur noch mit 3 Titeln in die Top-10 und wirken dabei mit ihren an Print orientierten Preisen wie Fremdkörper. Man könnte das ja vergleichen mal mit den Musikcharts, wenn da jetzt auf einmal 7 Titel von Menschen aus im Eigenverlag aus kleinen Studios wären. Genau. Das hätte schon wahnsinnige Veränderungen. Dieses Erfolgsgeheimnis der Eigenverleger, ist das Literatur zu Discountpreisen oder gibt es da noch irgendwas anderes? Ja, da sind schon mehr Faktoren als nur der Preis. Also der Autor Michael Maisheit, der unter dem Pseudonym Vanessa Mancini diesen Top-3-Liebesroman Nicht von dieser Welt geschrieben hat, der hat dazu gerade aktuell einen längeren Eintrag auf seinem Blog veröffentlicht und sein Zitat leichter, unterhaltsamer Sommerroman, der Herzen wärmt und Lachmuskeln strapaziert. Der ist im Stil eines Blogs geschrieben, also ne, durchaus sehr netzaffin und die Story, die kennt man glaube ich aus vielen anderen Liebesromanen auch, ne, der Plot, verheiratete Frau trifft diesen tollen Typen, der leider die ein oder andere Macke hat. Jedenfalls dieses Buch, das war halt nach einer Woche auf Platz 1 der Kindle-Verkaufscharts und er sagt jetzt für seinen Erfolg, waren Faktoren wichtig wie Marketing, Cover, so ein gewisses Mini-Lektorat, eine Riesenportion Glück. Aber vor allen Dingen schreibt er, habe er sein Buch zum Start der Sommerferien zum Kampfpreis von 99 Cent rausgebracht. So konnte er dann in den ersten 4 Tagen 150 E-Books verkaufen, die dann bei Amazon ja in den Top 100 Charts sichtbar werden. Wenn man 150 verkauft hat, ist man schon in diesen Top 100? Ja, bei den E-Books, ne? Ah ja. Und er schreibt hier, Zitat auf seinem Blog, ne, ab da griffen die Mechanismen von Amazon und ich konnte nur noch zugucken und staunen, wie das Buch in den Charts kletterte und kletterte. Also Menschen haben gesehen, dass es in diesen Charts ist, haben sich gedacht, das muss ja irgendeinen Grund haben, dass es in den Charts ist. Kostet nur 99 Cent, kaufe ich das mal und ist vor allem ein super Plot, muss man mal ehrlich sein. Ja, und ein super Preis. Solche Schmonzetten wie jetzt eben, ich nenne das jetzt mal Schmonzette, ja? Du da erlaubst. Kennt man ja auch aus dem Fernsehen und dieses Fernsehen, wo man diese Schmonzetten sehen kann, das ist jetzt nicht gerade für seine Qualität gerühmt worden. Sinkt die Qualität von Büchern denn, wenn alles nur über den Preis geht? Also manche sagen ja, das Blog Hyperland schreibt hier zum Beispiel, Bestseller können ebenso großartig wie schlecht sein, allerdings spüle das Self-Publishing immer mehr Trivialliteratur in die elektronischen Buchläden, wobei ich mich natürlich frage, ist das jetzt im stationären Buchhandel anders? Also, nein. Ne? Und Beispiel nochmal, ein anderes Buch, dieser Thriller Orden der Verderbnis, der hat zur gleichen Zeit wie Nicht von dieser Welt, hat ja eine Gratisaktion sogar gemacht, das Buch quasi komplett verschenkt. Mhm. Und als er dann in die Top Ten gekommen ist, hat er dann sozusagen seinen Preis erhöht. Und das heißt, das Geschäftsprinzip ist halt erstmal billig oder umsonst anbieten. Und wenn man dann irgendwie oben angekommen ist, dann kann man die Preisschraube wieder ein bisschen in Richtung 2,99 drehen. Was ja dann auch 2,99, 3,99, das sind ja dann auch so Preise, die Verlage manchmal bei so Kindle-Aktionen, da kannst du auch mal Bücher für diesen Preis bekommen, ne? Also das, was man auf den Wühltischen, also wie so im Discounter kennt, genau. Das wird dann so rausgeramscht. Ja, beziehungsweise es ist ja der Bestsellertisch. Ne? Was im Buchladen auf dem Bestsellertisch liegt, wird gekauft. Und genauso ist es halt hier auch. Lass uns mal nicht so kulturpessimistisch sein. Also wir haben diese Pose gerne eingenommen, aber es gibt noch einen Blog, das du noch aufgetan hast. Es gibt einen Branchenblog, das ist die Self-Publisher Bibel. Und die sehen das also auf keinen Fall so besonders kulturpessimistisch. Die schreiben hier, ein Buch kostet nach einer Umfrage von denen also mehr als 1 Euro und zwar 2,53 €. Man könne also nicht von so einer 99-Cent-Schwemme sprechen. Im Gegenteil schreiben die, ungewöhnlich viele Indie-Autoren trauen sie sich 3,99 € zu berechnen. Ein Preisschild, das auch die meisten Kindle-Deals der Woche von Verlagen tragen und dass die Leser deshalb wohl zunehmend gewöhnt sind. Und das heißt, die Leser kaufen dann sowohl Bücher von traditionellen Verlagen als auch von Indie-Autoren. Das ist denen einfach egal. Am Ende unterscheiden sich dann die Preise. Also die durchschnittlichen zumindest gar nicht mehr so von denen, die auch die professionellen Verlage dann irgendwie aufrufen. War es das? Nee. Du schaust mich so an, als müsste ich noch eine Geschichte erzählen. Weiß ich nicht. Weißt du nicht? Ich weiß nicht, ob du noch eine Geschichte erzählen willst. Ich könnte dir noch erzählen, wenn du davon leben wollen würdest, ob das klappen würde. Das ist natürlich die zentrale Frage. Ich hatte ja vorhin gesagt, wenn ich hier meinen Job verliere, zum Beispiel nach dieser Webschau, dann müsste ich ja irgendwie meine Miete bezahlen. Geht das mit E-Books? Naja, also wenn du jetzt zum Durchschnitt der Self-Publisher gehörst, wohl kaum. Die verdienen 312 € pro Monat. Aber Matthias Matting und Hilke Geser-Bußmann, die haben eine ausführliche Online-Umfrage zum Thema gestartet und danach kommen 4% der Self-Publisher auf mehr als 2.000 € im Monat. Und wenn man jetzt mal überlegt, wie viele Self-Publisher gibt es, man schätzt, dass es so 70.000, 80.000 Leute ungefähr sind. Das heißt, es würde 2.800 Indie-Autoren geben, die von ihrem Schreiben leben können. Und ich glaube, das kann man im normalen Geschäft vielleicht auch von nicht so wahnsinnig vielen Leuten behaupten. Eine Frage, die wir an einer anderen Stelle klären werden. Aber ich nehme mal an, dass die Tendenz der Menschen, die mit Büchern im Selbstverlag leben können, eher steigt als sinkt. Denke ich auch. Nehme ich mal an. Martina Schulte war das mit der Webschau über E-Books im Eigenverlag. Die müssen nämlich gar kein schwarzes Loch sein, in das man ständig Geld und Zeit reinbuttert. Wenn man den richtigen Riecher hat, lässt sich damit vielleicht auch die Miete und eine Zigarette verdienen.